Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also, Freunde, heute geht's ans Eingemachte. Wir reden über allgemeine Relativitätstheorie. Keine Angst, wir werden das schön langsam, ganz langsam durch Ball flach halten. Wie soll ich sagen? Wie soll ich anfangen? Also, wir kriegen ja jede Menge Briefe. An so astronomischen Instituten ist man ja sozusagen ein Objekt der Begierde dafür, dass irgendjemand mal wieder ausgerechnet hat, dass Einstein eben doch völlig falsch gelegen ist. Dass er völlig daneben gerechnet hat. Dass so die Welt, wie Einstein sie aus, das könnte doch eigentlich auch gar nicht sein, steht dann häufig in den Briefen. Dass ein Mensch quasi dem Universum irgendwie auf den Trick gekommen ist. Und Einstein, sie steht ja so als Lichtgestalt wirklich in der Physik da. Und man hat ja häufig den Eindruck, wenn man so Bücher liest über ihn, der Mann ist morgens aufgestanden, hat was gegessen, Frühstück gehabt und hat dann sofort die allgemeine Relativitätstheorie weitergegeben. Es war ein weiter Weg für Einstein, bis er endlich alle Ergebnisse zusammen hatte. Und eine ganz besonders interessante Geschichte, die hat damit zu tun, dass das Universum schwingt. Nicht schwingt, schwingt. Es kann schwingen. Wie soll man sagen, das Substrat, in dem etwas existiert, in dem also Raum und Zeit existieren, fängt an zu schwingen, wenn Massen sich bewegen und wenn Massen anfangen, auf einmal ganz fürchterliche Dinge zu tun. Und diese Schwingungen, die bezeichnet man als Gravitationswellen. Ganz ähnlich wie beim Wasser, wenn man einen Stein reinwirft, so fängt die Raumzeit an zu schwingen durch Gravitationswellen. Deswegen ist das Thema heute, was sind Gravitationswellen? Und dieses Thema führt uns tief in die Relativitätstheorie und wird der Anfang sein von einer Reihe von Sendungen, die wir zur Relativitätstheorie machen werden. Und zwar deswegen, weil diese Theorie offensichtlich diejenige ist, die tatsächlich unser Universum beschreibt. Also Gravitationswellen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie machen wir das am besten? Machen wir es so. Stellen Sie sich mal vor, also jetzt müssen Sie sich mal genau vorstellen, nicht? Wir haben jetzt hier vor uns ein Tuch, so ein Gummituch. Und dieses Gummituch, also zweidimensional, zwei Raumdimensionen, ja, und eine Zeitdimension, dieses Gummituch stellt sozusagen die Raumzeit dar. Und in dieses Gummituch, wenn jetzt keine Massen da sind, dann ist die Raumzeit völlig flach in jeder Beziehung. Jetzt legen wir einen Stern rein. Was macht dieser Stern? Dieser Stern krümmt Kraft seiner Masse dieses Gummituch. Ja, Sie kennen das vielleicht alle von so einem Trichter. Das heißt, die Krümmung des Raumes wird verursacht durch die Masse, die in diesem Raum existiert. Haben Sie das jetzt verstanden? Gut. Dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen in unserem Universum um. Ne? Wie sähe denn jetzt ein Blick, sozusagen ein relativitätstheoretischer Blick ins Universum aus? Na, da sehen wir ja in unserer unmittelbaren Umgebung, da ist so ein kleiner, in ungefähr 1,3 Lichtsekunden, so ein kleines Nöppelchen. Das ist also so ein ganz winzig kleiner Trichter. Von wem wird er verursacht? Natürlich vom Mond. Dieser kleine Trichter bewegt sich um uns herum. In 8 Lichtminuten Entfernung, also hinten, 150 Millionen Kilometer von uns entfernt, ein tiefer Trichter. Wer liegt da? Die Sonne. Wir sind praktisch in diesem Trichter drin. Die Erde dreht sich in diesem Trichter um die Sonne herum und um die Erde dreht sich der Mond herum. Wir sehen also, dass diese schwere Masse, die Sonne ist ja 300.000 Mal so schwer wie die Erde, wie sie also den Raum verbiegt. Gucken wir noch ein bisschen weiter. Hinten, bei 4,5 Lichtjahren entfernt, Alpha Centauri. Ne? Interessanter Trichter ist nämlich ein Doppelsternsystem, denn da laufen zwei Sterne umeinander. Man sieht also richtig, wenn ich das dahin so sehe, man sieht richtig, wie die Sterne also umeinander kreisen, wie der Raum verbogen ist. Ganz weit hinten, also JWD, in 1400 Lichtjahren Entfernung, zum ersten Mal da in der Gegend auf einmal, da scheint Materie angesaugt zu werden, wie von einem Staubsauger. Das Gas rast da rein, es wird heiß, wird Röntgenstrahlung emittiert. Was ist da los? Da liegt ein schwarzes Loch. Da hat sich die Raumzeit herumgeschlossen. Das Gas läuft auf dieses schwarze Loch drauf, wird sehr stark beschleunigt. Da hat sich sozusagen eine Kugel gebildet, nach unten. Und wir sind insgesamt in einem riesengroßen Trichter, der aufgenommen wird, aufgespannt wird durch die Milchstraße, die mit ihren 10 hoch 11, also 100 Milliarden Sonnen, einen ganz tiefen Trichter bildet und damit praktisch alle Teilchen, die in ihm drin sind, also alle Sterne vor allen Dingen, festhält. Ja, und nun? Jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor. Wir haben unsere Raumzeit, ne, also hier nochmal, ein bisschen Das ist anstrengend, das sage ich Ihnen. Das ist nicht einfach. Dann mal hier den Ärmel mal hochkrempeln heute. Das ist, also Relativitätstheorie ist nicht einfach, das kann ich Ihnen schon mal sagen. Normalerweise müsste man jetzt hier Tensoren hinschreiben, müsste das mal richtig vorrechnen. Aber das zieht sich ja dann auch so lange hin, wird häufig nicht verstanden. Also nochmal, hier haben wir also unsere Raumzeit. Wir hatten eben noch einen Stern hier. Ja? Dieser Stern hat die Raumzeit verbogen. Jetzt nehmen wir mal an, dieser Stern wird zu einer Supernova. Das heißt, in seinem Inneren sind die Kernfusionsprozesse zu Ende und er fliegt auseinander. Das heißt, da werden auf einmal Massen ins Universum hinausgeschossen. Was bedeutet das für diese Raumzeit hier? Sie fängt an zu schwingen, weil sie wird gestört. Denn im gleichen Maße, wie hier die Massen davongeschossen werden, wird ein kleiner Teil dieses Sterns, nämlich der innerste Kern, der möglicherweise zum schwarzen Loch, meistens aber zum Neutronenstern wird, Sie wissen ja, wovon ich rede, Sie gucken ja schon lange noch Alpha Centauri, wird praktisch weggeschossen. Das ist die Sache mit der Impulserhaltung, ne? Rudern, ne? Wenn ich den Impuls nach vorne schicke, werde ich nach hinten bewegt. Und wenn die Hüllen des Sterns in eine Richtung fliegen, dann wird der Neutronenstern, der Kern, in die andere Richtung geschossen. Und das ist gerade so, als wenn ich in Wasser einen Stein reinfallen lasse. Und es breiten sich Gravitationswellen aus. Wenn wir einen Gravitationswellendetektor hätten, dann könnten wir nach schwarzen Löchern suchen, die sich bewegen, nach explodierten Sternen, nach Resten von explodierten Sternen schauen und wir könnten vielleicht sogar etwas darüber erfahren, was sich im frühen Universum am Anfang abgespielt hat. Weil diese ganzen Massenentstehungsprozesse, Massentransferprozesse, dass also ein Stern explodiert, auf der anderen Seite irgendwo wieder neue Sterne entstehen, alles das, wie soll ich sagen, bringt die Raumzeit zum Schwingen und zum Swingen. Was ist denn jetzt eine Gravitationswelle? Es ist genau sowas wie eine Welle, wie Sie sich das vorstellen, wenn Sie einen Stein in Wasser werfen, aber nur scheinbar. Es ist eben auch noch was anderes. Wie bewegt sich Gravitationswelle? Nun, sie bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, also sehr schnell. Sie kann nicht absorbiert werden. Also Gravitationswellen, die von einem Körper abgegeben werden, weil er sich verändert hat, weil er seine Masse verändert hat, die sind nicht absorbierbar. Das heißt, man hat einen direkten Blick in Prozesse, die man sonst überhaupt nicht erkennen kann. Vor allen Dingen aber sind Gravitationswellen bewegen, die sich, ist ihre Wirkung senkrecht zu ihrer Bewegungsrichtung. Haben Sie das verstanden? Also, gucken Sie mal, also eine normale Welle, also eine normale Verdichtungswelle, so wie Sie sie kennen. Denken Sie mal an ein amerikanisches Roadmovie. Ne? Da explodiert ja regelmäßig irgendein Truck. Meistens mit wahnsinnig viel Benzin drin. Ne? Das heißt, das Ding fliegt auseinander, die ganze Soße explodiert irgendwie, fliegt hoch und platsch, donnert wieder auf die Straße runter. Das ist eine Verdichtungswelle. Oder wenn man beim Überschallflugzeug, ne? Da hat man einen Überschallknall, das ist eine Verdichtungswelle, eine Stoßwelle. Eine Gravitation, also da ist praktisch die Wirkung in Richtung der Bewegung. Ne? Das Zeug klatscht drauf, Ende. Ist klar. Ne? Das gucken Sie nicht so. Doch. Ne? Das haut drauf, also ist die Bewegungsrichtung und die Wirkungsrichtung gleich. Bei der Gravitationswelle sieht es anders aus. Also nehmen wir an, die Gravitationswelle bewegt sich auf Sie zu. Die Wirkung ist aber nur in einer Ebene sozusagen, nämlich senkrecht zu der Bewegung auf Sie zu. Nämlich, was würde passieren, wenn ich jetzt von der Gravitationswelle erfasst würde? Nun, sie würde mich erstmal in die Höhe ziehen, dabei würde ich aber schmaler werden. Nicht? Und im nächsten Moment würde sie mich in die Breite ziehen, dabei würde ich aber kleiner werden. Ja, also so. Das ist eine Gravitationswelle. Und dabei wird sie sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Nun würde ich das gar nicht merken, denn eine Gravitationswelle würde ja praktisch alles hochheben, schmäler machen, Breite ziehen, kleiner machen. Also Berge, Täler, alles. Jetzt muss man sich mal fragen, was für eine Wirkung ist denn das? Denn Sie wissen ja alle längst, dass in diesem Universum ja der Teufel los ist da draußen. Da werden Sterne entstehen, da explodiert es pausenlos. Offensichtlich merken wir so gar nichts von den Gravitationswellen. Also haben die offensichtlich gar keinen Effekt. Also wenn Sie das mal ausrechnen, für Spaß, was dabei rauskommt, die lachen sich kaputt. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Holzbalken. Ne? Zum Beispiel nehmen wir die vom Schweizer Pavillon an der Expo. Die haben ja schön viel Holzbalken. Nehmen wir mal einen Holzbalken, der ist 4,5 Lichtjahre lang. Also von hier bis zum nächsten Stern. Also ein richtig langer Holzbalken. Ne? Um wie viel würde der verlängert bzw. verbreitert werden, wenn nun eine normale Gravitationslänge über diesen Balken drüber geht? 4,5 Lichtjahre. Das ist viel. Das sind Billionen Kilometer. Der würde um das Durchmesser eines menschlichen Haares. Also ich habe jetzt nicht mehr so viele, aber also ich reiß mir ja keins aus jetzt. Haare sind dünn. Also wir können auch ein dickes Haar nehmen. Nehmen wir eine Schweineborste. Ja, ist okay. um dieses kleine bisschen würde ein 4,5 Lichtjahre langer Holzbalken verschert werden durch die Wirkung von Gravitationswellen. Dann ist natürlich klar, sowas ist unglaublich schwer zu messen. Also die Schwingung dieser Raumzeit, die es immer gibt, dauernd, die muss es geben, ist unglaublich schwer zu messen. Aber in Hannover, deswegen habe ich das vorhin gesagt mit der Expo, in der Nähe von Hannover wird jetzt gerade ein großes Experiment aufgebaut, GEO 600. Damit wird man zum ersten Mal in größerem Maßstab versuchen, Gravitationswellen zu messen. Und sobald die da also angefangen haben zu messen, werden wir nochmal eine Sendung drüber machen, um mal zu gucken, wie die das eigentlich genau machen. Jetzt will ich Ihnen aber noch einen erzählen. Man weiß nämlich wirklich, dass es Gravitationswellen gibt. Und zwar 1973 hat Joe Taylor und sein Student Russell Hulse haben einen Pulsar gefunden. Pulsare, wissen Sie ja noch, das sind diese kleinen Neutronensterne, 10 Kilometer groß, ein Würfelzuckerstück großes Teil, wiegt so viel wie die ganze Menschheit. Also nur, dass Sie sich noch daran erinnern. Und zwar ein Pulsar, nicht nur einen, sondern zwei. Zwei Neutronensterne, wobei man einen besonders gut sieht als Pulsar, als Lichtquelle, nämlich als präzise Lichtquelle, als eine Lichtquelle, die so präzise ist, als eine Radioquelle, die so präzise ist, dass wir unsere Atomuhren danach eichen. Und Hulse und Taylor stellten fest, dass dieser Stern sich um einen anderen Stern herumdrehen muss, nämlich um einen anderen Neutronenstern. Nun habe ich ja, deswegen habe ich das ja gerade gesagt mit dem Würfelzucker, es handelt sich also um sehr kompakte Massen, 1,4 Sonnenmassen zusammengepresst auf 10 Kilometer. Die Elektronen sind in den Atomkern hineingepresst. So dicht ist das. Uah, das ist dicht. Und die haben also festgestellt, die Signale, die Radiosignale dieses einen Pulsars, die verändern sich. Die zeigen nämlich seine Bahn um seinen Begleiter herum an. Und was konnte man daraus lernen? Man konnte lernen, dass der andere auch ein Pulsar, also ein Neutronenstern ist. Da umkreisen sich zwei Neutronensterne umeinander. Und diese beiden schweren Massen durch ihre Umkreisung bremsen sich in ihrer Umdrehung umeinander ab. Genauso wie zum Beispiel der Merkur von der Sonne immer wieder sein Perihel verändert, also seinen Abstand der größten Entfernung von der Sonne. So hat man eine Veränderung der Bahnparameter dieser beiden Neutronensterne umeinander. Und jetzt kommt's. Jetzt halten Sie sich fest. Daraus lassen sich die Parameter herleiten, die die allgemeine Relativitätstheorie, also wie gesagt, Theorie, ne, hier Schreibtisch, am Schreibtisch entwickelt und vorhergesagt, lassen sich die Parameter berechnen und mit dem Experiment vergleichen. Mit anderen Worten, man kann genau Experiment mit Relativitätstheorie vergleichen und findet heraus, die beiden Körper, wenn sie sich durch Gravitationswellen abbremsen würden, dann käme das und das heraus. Was sagt die Theorie dagegen? Ja, die 5 Sekunden gebe ich mir. Das können Sie sich vorstellen. Na? Die beiden Herren haben 1993 den Nobelpreis bekommen. Sie haben mit ihren Messungen die Relativitätstheorie genauer bestätigt, als die Theorie sie vorhersagen kann. Also, an alle diejenigen, die immer mal Briefe an die Universitätssternwarten oder andere Observatorien schreiben, ich kann Ihnen nur eines sagen, die Relativitätstheorie ist sehr, sehr, sehr gut richtig. Oder wie ich gerne zu sagen pflege, wenn sie falsch ist, dann ist sie so verdammt gut falsch, dass wir wahrscheinlich niemals herauskriegen werden, was die Wahrheit ist. In diesem Sinne, Einstein hatte doch recht.